nicht gut, doch auch nicht schlecht. Ich weiß halt nur nicht, was ich möcht. Es geht dahin, so wie es es gehört. Nicht wirklich richtig, doch auch nicht verkehrt. Ich warte auf Weihnung, dass was passiert. Dass was passiert. Musik von der Freiwilligen Selbstkontrolle, kurz FSK, und gerade verklungen Lampert, München. In einem ihrer frühen Lieder skandierte die Kölner Band Angelika Express: Geh doch nach Berlin. Zwar verfehlte der Song die lichten Höhen der Charts um Längen, dennoch aber lässt sich heute, viele Jahre später, konstatieren, die Botschaft ist angekommen. Denn seien wir ehrlich, alle sind inzwischen irgendwie in Berlin. Ständig, immer mal wieder oder aber bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Es kommt vor, dass ich an manchen Tagen in der Schlange vor der Kasse des Supermarktes stehe und mich ernsthaft frage, warum ich nicht längst der Einzige bin, der hier überhaupt noch steht, wo doch alle jetzt irgendwie in Berlin sind. Was im Übrigen auch und insbesondere für alle nur denkbaren Segmente und Bereiche des Musikgeschäfts gilt. Verlage, Agenturen, Plattenfirmen, Magazine, Bands und DJs, alle in Berlin. Für den ganzen großen Rest des Landes kann das am Ende nur eines heißen. Er ist Wüste, kulturelles Ödland. Freilich, irgendein schlauer Kopf hat einmal gesagt, wo nichts ist, kann alles passieren. Eher zufällig ging so mein Blick im Herbst des vergangenen Jahres einmal nicht nach Berlin, sondern nach München. Und blieb dort zu meinem eigenen Erstaunen haften. Das dort beheimatete Plattenlabel Trikont nämlich hatte mir ein Album der Chiemgau-Band La Brass Banda zugeschickt. Musikalisch eine Art funky Balkan-Pop mit zündenden Bläsersätzen und Gesang in bayerischer Mundart. Ein Top-Album, das seinesgleichen sucht, schnell stand das für mich fest. Doch eher zögerlich spielte ich nur ein oder zwei Titel daraus. Am Ende, so dachte ich, wird das ein bestenfalls regionales bayerisches Thema bleiben, ohne große Resonanz hierzulande. Ich sollte mich täuschen und las schon kurze Zeit später von brummenden Konzertsälen aller Orten und zuletzt gar einem gefeierten Auftritt im Rahmen der diesjährigen Grimme-Preisverleihung. Leiter ist endlich so weit, seit Wochen haben wir uns drauf freit. Heut geht es so viel, ist gewiss, auf unsere schöne Volksfestwitz. In Dorf, da hört man die Musik schon, da wird's aufs erste Fassel. Oh, Japaner, Preisen und Franzosen, sagen stolz ihre Lederhosen, die Türme in ihren Dirndl gewandt. Ich trag zwölf Masse rum am Namen, sie stellt mir eine her an Tisch. Die eine bringen Steckerlfisch, wir soll's da nicht zufrieden sein. Bei der ganzen Schlemmerei, mit dir bedingten Schleierblick, fühlt mir grad gar nichts um mein Glück. Der juckt ja eher in der Hoferstich, ist uns ein ganz schüchterner. Du sonst ist er ein nüchterner, mit ungehemmtem Selbstvertrauen macht er der Froni Schäne auf. Die war er durchaus interessiert, wenn er nicht mit dem Hans liert. Zu Sparta, Hans gedruckt vom Klo, sein Blutdruck steigt er merklich. Oh, der juckt dran einer Buckel zu und flirtet nur in aller Ruhe. Da Hans trägt sie mal er mich auf und streit ihm gleich einen Schein hinauf. Doch das lässt sich der Juck nicht gefallen und packt gleich bei der Gürtelschnallen. Ohne schlichten Co. liegt der Maskel schon am Boden. Der Oberst tieflet mit die Fee. Der Lini in ihr Dekolleté. Ihr macht durchdringendes Organ. Ruft einen Seppels auf den Plan. Heroisch stürzt er sich ins Bett, weil er bei ihrer Landen lächelt. So wird aus der Streiterei eine nette Bierzerkeilerei. Noch alle Seiten breut sich's aus. Schon fliegt der Ohr auf Fliesen aus. Nicht jeder weiß es so genau. Im Grund für diesen Mordsradau. Doch eigentlich ist bedeutungslos. Der Eifer ist recht groß. Die Japaner haben grad dirigiert, jetzt sind sie aufs höchste fasziniert und filmen mit geübter Hand. Die sitzen in dem fremden Land, ganz amüsiert schau ich in Ruhe vom Platz aus dem Geschehen zu. Thank you. München mit Gebläse. Die Münchner Rockband Out of Focus zählte zu Beginn der 70er Jahre zu den besseren deutschen Rockbands, von denen im Übrigen eine ganze Reihe aus München kam. Amondyl zum Beispiel. Out of Focus veröffentlichten ihre Platten auf einem Label namens Kuckuck. Der Sitz des Labels befand sich in der Münchner Franz-Josef-Straße Nummer 2. Dass Kuckuck nach meinen Informationen nicht mehr existiert, muss im Grunde verwundern. Beharrlichkeit nämlich scheint mir eine von insgesamt 2 absolut hervorstechenden Eigenschaften zu sein, die ich mit Popmusik aus Bayern / München verbinde. Die Gruppe Embryo zum Beispiel existiert ohne Unterlass seit 40 Jahren und beging ihren Geburtstag vor kurzem mit einem Doppelalbum, kurz und bündig 40 oder auch 40 betitelt. Erschienen ist es auf dem Münchner Label Trikont, welches seinen Sitz in der Münchner Kistlerstraße hat, Kistlerstraße 1. Der Kopf der Band, Christian Burchert, ist seit Anfang an dabei. Es dürfte nur wenige Musiker geben, die mehr Konzerte auf dem Buckel haben als er, 64 Jahre inzwischen alt. Eine unfassbare Lebensleistung ist das mit einer Band, die einst auch von Größen wie Miles Davis wahrgenommen wurde. Embryo, they are these crazy musicians playing weird stuff. Diese verrückten Musiker, die so seltsames Zeug spielen. Mit diesen Worten wird Davis zitiert. Mein persönliches Lieblingsstück von Embryo ist uralt, aber immer auch irgendwie aktuell. Das Mellotron geprägte Intro des Stückes klingt auch heute noch gigantisch. Die Titelgebung rührt an die sich bis heute nicht schließen wollenden Wunden rund um die lange zurückliegende Franco-Diktatur in Spanien. España sí, Franco no, Embryo. Thank you. München. Will man der Stadt so etwas wie einen musikalischen Stempel verpassen, dann ist es wohl dieser. Disco. Schuld daran trägt in erster Linie der gebürtige Tiroler Hans-Jörg Giorgio Moroder, ein Neffe der Bergsteigerlegende Luis Trenka übrigens. Mit seinen Produktionen unter anderem für Donna Summer, hier im Hintergrund I Feel Love, leistete Moroder seit Mitte der 70er Jahre nachhaltig Geburtshilfe in Sachen Disco. Münchner Plattenfirmen wie Compost, Gomma oder auch Permanent Vacation führen mit ihren Veröffentlichungen Moroders Stil bis heute fort. Kein Wunder, dass der Name des Großmeisters innerhalb ihrer Veröffentlichungen dann auch immer mal wieder fällt. She's my number one girl, top of my list. She was made by the best, she's all of them hits. She's my number one girl, top of my list. She was made by the best, she's all of them hits. She got keys, she got drums, you can see where she's from. She got claps, she got bells, she gets happy when you can tell. Nile Rodgers, Giorgio Moroder, Eamon Peck, Mr. Flaggio, Kevin Saunderson, Gino Socchio, and Hamilton, Bohannon. München. Irgendwann strandete dort ein Typ aus Lexington, Kentucky, dessen Vater, ein gewisser James King, ein berühmter Opernsänger gewesen war. Er, Dave King, spielte Bass und zog gegen Giorgio Moroder vor Gericht. King nämlich schwor Stein und Bein, dass die Basslinie des Moroder-Hits I Feel Love von ihm komponiert worden sei. Er klagte entsprechend auf Tantiemen. Allerdings verlor er das Verfahren. King wurde zusätzlich bekannt durch sein Mitwirken bei zahlreichen Münchner Bands. Embryo, Klaus Doldingers Passport, dazu eine Gruppe namens Snowball. Die bestand fast ausnahmslos aus ehemaligen Musikern von Klaus Doldinger. Ihr Kopf war der Drummer Kurt Kress, der später unter anderem auch die Titelmelodie zur Fernsehshow Wetten, dass komponierte. Alte Snowball-Tracks hatte ich neben solchen von Passport zuletzt immer mal wieder gespielt. Nicht aus nostalgischen Gründen. Vielmehr korrespondieren die jazz-rockigen Synthesizer-Soli jener Zeit aus meiner Sicht vorzüglich mit neuen, quergetakteten, sogenannten Wonky-Downbeat-Tracks und ihren oft über jedes Taktmaß hinausschießenden Synthi-Linien. Denke und natürlich auch an coole Scheiße. Unserer Stadt. Wir haben ziemlich viel davon im Gegensatz zum Rap. Drum bin ich auch so oft mit den Writern unterwegs, weil hier viele Hip-Hops eh nichts bringen, zumindest nicht bis demnächst. Dennoch ist das Hip-Hop technisch hier in München im Detail ziemlich geil. Und mit den Leuten aus dem Untergrund geht es kunterbunt, ziemlich rund, vor allem wenn es dunkel wird. Ja, wird der Spar gewahrt. In der Tat ist dies das Geilste, was in dieser Stadt so geht. Wenn man mit der in der Hand vor einem steht, alles dreht sich um das eine und ich drehe meine Kreise wie eine Fliege um den Hip-Hip-Hop und die coole Scheiße. Coole Scheiße. Coole Scheiße. ganz geil sein, doch manchmal geht's mir auf den Sack. Das ist dann die Zeit, wenn ich meinen Rucksack pack und verreise, um die coole Scheiße anderswo zu rocken, so mit aller Welt beweise, dass Hip-Hop verbindet. Egal wo man sich gerade befindet, kann man sich mit Gleichgesinnten amüsieren, so dass jeder Ärger schwindet. Denn durch Breaken, Malen oder Reimen lassen sich im Kleinen viele Menschen prompt vereinen. Spaß ist, was man hat, und das Resultat ist, dass ihr diese coole Atmosphäre auch einmal erfahrt. Drum merkt euch, was ich euch verheiße, bleibt stets im Untergrund und rockt die coole Scheiße. Coole Scheiße, coole Scheiße. München. Während der 90er Jahre trieb ich mich häufig in der Rap-Szene des Ruhrgebiets herum. Too Strong, RAG, Kreuzfeld und Jakob, Dieke, Witten, die Bunkerszene, Lee Buddha. Die ungekrönten Helden für geraume Zeit aber waren Too Strong. Während ihrer Shows kam es häufig zu sogenannten Kollabos. Es kamen befreundete Rapper auf die Bühne und glänzten mit zusätzlichen Reimen, Freestyle. Ein häufiger Gast kam aus München, David P. Er war der Kopf der Münchner Crew Main Concept. Ihr Titel Coole Scheiße, gerade gehört, avancierte zu einem meiner absoluten Lieblingstracks in Sachen Deutschrap jener Zeit. Die Gruppe hing nach meinem Wissen am Münchner Goetheplatz ab. Goetheplatz Rocker, so bezeichneten Main Concept sich häufig. Und am Goetheplatz traf man auch die Münchner Graffiti-Szene jener Tage. Ob ich persönlich jemals dort war? Keine Ahnung. Englischer Garten, Arabella, Schwabing, Grünwald, daran entsinne ich mich. Und an die Kistlerstraße. Kistlerstraße 1. Dort saßen wir einmal, wir Musiker, Anfang der 80er Jahre, auf einem roten Sofa im Büro der Plattenfirma Tricont und klagten dem Chef Achim unser Leid. Nirgendwo kann man unsere Platten kaufen, Achim, sagten wir. Für Schröder Roadshow tut ihr alles, für uns gar nichts. Die Schröders, Schröder Roadshow, waren Anfang der 80er Jahre Tricons bestes Pferd im Stall. Eine Polit-Spaß-Anarcho-Band, deren Kölner Sänger Gerd Köster auf der Bühne gerne auch mal forderte, Frauen müssten unbedingt zur Bundeswehr, damit sie endlich lernten, richtig die Betten zu machen. Achim, bis heute übrigens der Chef von Tricont, blieb ganz ruhig. Mehr können wir nicht tun, sagte er. Wenn euch das nicht reicht, müsst ihr rübergehen zur Ariola. Genau das taten wir. Die Trennung verlief freundschaftlich. Viele Jahre später traf ich Achim zufällig wieder. In einer Pizzeria auf der Reeperbahn. Neben ihm saß Fanny van Dannen. Doch zurück nach München. Mit der Plattenfirma Ariola im Rücken bekamen wir Musiker damals kurzzeitig ein Bild von dem, was München bis heute neben Disco noch so nachhängt. Die sogenannte bessere Gesellschaft. Und die, die sich dafür hält. Sonst nicht landen kann in der Schickeria. Schick, schick, schick, schick, schick. sitzt mein Stabelheim, aber Hauptsache mir sind innen in der Schickeria. In der Schickeria. Jeder Mond, er ist ein Star und schnupp, wir wollen, dass er was gut in der Schickeria. Schick, schick, schick, die Schickeria. Schick, schick, schick, schick, die Schickeria. Sein. Da lassen solche Leute die und mir es gar nicht nein. In Schickeria. In Schickeria. Jeder spielt einen Superstar und saugt einen Shampoos an der Bar. In der Schickeria. Schick, schick, schick, schick, Schickeria. München. Um ehrlich zu sein, die Spider-Murphy-Gang mochte ich anfangs nicht sonderlich. Schuld war ihr erster großer Hit-Skandal im Sperrbezirk. Mir ging der Refrain auf die Nerven, dazu Teile des Textes. Und draußen vor der Stadt stehen die Nutten sich die Füße platt. Den Begriff Nutte für eine Prostituierte oder auch Hure fand ich bereits Anfang der 80er Jahre, als das Lied passierte, reichlich daneben und nicht sonderlich schlau. Aber schlau im eigentlichen Sinne wirkten die Musiker der Spider-Murphy-Gang auf mich auch nicht. Eher street smart, bauernschlau. Der Gruppe erging es nach weiteren Hits wie eigentlich jeder Hitparadenband. Sie verschwand aus dem Fokus der Öffentlichkeit. Sonderbar nur, sie existierte weiter. Bis zum heutigen Tag übrigens, als bayerische Band. Ihre Musik höre ich hier in der Gegend gelegentlich noch im Bahnhofskneipen oder an Rosenmontagen, wenn die Stimmung überläuft. Dann holt mich gelegentlich ein, was mir damals schon einige Zeitgenossen mit auf den Weg gegeben haben. Unterschätzt die nicht. Das wurde mir häufig gesagt. Die Spider-Murphy-Gang ist eine richtig gute Rock'n'Roll-Band. Und aus heutiger Sicht stimme ich dem zu. Ja, es stimmt. München. Anfang der 80er Jahre. In Erinnerung geblieben ist mir auch ein großer, wortkarger und häufig in sich gekehrt wirkender Mensch, der meines Wissens heute auf Ibiza lebt und dort gerne kocht und malt. Seine und mithin die Songs seiner Band bewunderte ich offen gestanden, es waren perfekte Popsongs, die aber zu jenem Zeitpunkt damals einfach kein Gehör fanden. Der Mann hieß Stefan Zauner. Seine Stunde sollte noch schlagen. Sein Image als musikalisches Leichtgewicht änderte sich, als sich irgendwann auch Jochen Diestlmeier als Bewunderer outete der Münchner Freiheit. Laserstrahl. München. Irgendwann vergaß ich die Stadt. Köln, Hamburg, das alles schien interessanter und war ganz nebenbei auch näher. Und dann kam Berlin. In München ließ ich mich nur einmal noch sehen. Mit Thomas Meinecke, Journalist, Autor und Musiker der Freiwilligen Selbstkontrolle, besuchte ich das Oktoberfest. Vor einem Karussell stehend erklärte Thomas mir die Geschichte der Krinoline Blaskapelle, deren steinalte Musiker vor eben jenem Karussell postiert waren. Ich bemerkte schnell, dass er hier keine billige Anekdote möglichst schnell loswerden wollte. Nein, er kannte sich wirklich aus. Die Vermittlung dieser ursprünglich bayerischen Folklore war ihm wichtig. Dann beendete er seine Ausführungen und wir hörten zu. Dieser Mann heißt Dizzy Errol. Geboren ist er angeblich auf einem Schiff im Hafen von Melbourne. Seine Mutter eine Deutsche, sein Vater ein Türke. Längst lebt Dizzy Errol in München. Und ich bezweifle, ob man derzeit an einem anderen belebten Platz dieser Erde ein solch großartiges, abseitiges Album aufnehmen könnte, wie sein Werk Motherlamp es geworden ist. Aufreizend, ereignisarm geschrammelte Songs, die sich mit nichts und niemandem gemein machen wollen, die um ihre hintergründige Klasse gleichwohl ganz sicher wissen und eine lässige Coolness verströmen, die ihresgleichen sucht, auch in München. Die aktuelle musikalische Szenerie dort wirkt auf mich nämlich alles andere als cool. Im Gegenteil, neben ihrer bereits erwähnten Beharrlichkeit würde ich Uncoolness als zweite hervorstechende Eigenschaft benennen wollen. Bayerische Musik ist nach meinem Ermessen nichts für Berliner Clubs wie Berghain oder Panorama. Eher was für den Marktplatz am helllichten Tag. Dort kannst du die Musik von La Brass Banda zum Beispiel, der übernächtigten Bohème, ebenso vor den Latz knallen wie herumtollenden Kindern oder einer Gruppe alter Marktweiber. Wobei es schon in gewisser Hinsicht cool ist, im Jahr 2009 ein Lied mit dem Titel eines Fußballvereins zu versehen, der nun in den nächsten Tagen 2010 unabwendbar noch eine gewisse Rolle spielen wird. La Brass Banda hier mit dem Titel Inter Mailand. Eisbären können Eisbär sah, kein Eisbär im Zoo. Da hab ich doch dir meine Ruhe und alle schauen mich an. Ich möchte ein Eisbär sein am kalten Polar. Da wäre ich nicht allein und alles wäre so klar. In letzter Zeit freut mir auf, ich bin doch nicht allein. Wenn ich einmal ausgestorben bin, was ich natürlich nicht hoffe, dann sind immer noch Eisbären da, doch die sind leider nur aus Stoff. Eisbär, schau hin, schau hin, Eisbär, München, Bayern. Oft genug habe ich das eine kurzerhand mit dem anderen über einen Kamm geschoren. Mit Hamburg und Pinneberg oder Lüneburg würde mir das nicht passieren. Auch nicht mit Berlin und, sagen wir, Potsdam. Aber München und Haindling, ein Ortsteil von Geiselhöring in Niederbayern, ist das nicht irgendwie dasselbe? Der Künstler Haindling, bürgerlich Hans-Jürgen Buchner, wohnhaft in Haindling, würde mir vermutlich einen Vogel zeigen und womöglich nicht nur er. Seit etwa 30 Jahren veröffentlicht Haindling Platten. Eigentlich ist er Töpfer. Bayerische Folklore, Mundart, Schlagerreminiszenzen, dazu exotisch-folkloristische Klänge aus afrikanischen oder auch chinesischen Kulturkreisen, Jazz. Das ist seine Musik, war es immer. Fast könnte man glauben, der Mann habe beharrlich darauf gewartet, dass die Restwelt außerhalb von Haindling irgendwann einsieht, dass es ohne solch folkloristische Adaptionen mit der Zeit einfach langweilig wird. Und die Restwelt, hat das offensichtlich inzwischen zur Kenntnis genommen. Seit Jahren nun schon vernetzt Rockmusik sich mit afrikanischen, afrokaribischen, asiatischen Klängen, ethnischer Nischenmusik insgesamt. Mit der für mich ganz persönlichen Folge, dass ich im letzten Jahr eine Randnotiz über Haindling wahrnahm und plötzlich neugierig wurde. Ich hoffte, irgendwer würde mir vielleicht sein neues Album ins Haus schicken. Als das niemand tat, kaufte ich es. Titel: Ein Schaf denkt nach. Genau das habe ich getan. Fazit: Wo nichts ist, kann alles passieren. Ich muss mal wieder runter. Dringend. Nach München. Gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1Live-Talkradio mit Jürgen Domian. Kind. Es wird ein Mann, wie ich ihn liebe. Gouverneur vielleicht in Deutsch-Nepal. Ich bin geboren im Land der Krieger. Bemühe mich, ein Held zu sein. Doch die Siege, die lassen auf sich warten. Vielleicht irrte sich der General.